Erster, wir gingen nach Basan. König Oge kam uns entgegen. Er wollte kämpfen. Das war bei E3. Zweiter, Jahwe sagte zu mir, hab keine Angst. Ich gebe dir Oge und sein Volk. Du wirst dein Land bekommen. Mach es wie mit König Sihon. Dritter, Jahwe, unser Gott, gab uns König Oge. Wir besiegten ihn und sein Volk. Niemand konnte fliehen. Vierter, wir nahmen alle seine Städte ein. Es waren 60 Städte. Sie gehörten zu Ogs Reich in Basan. Fünfter, die Städte hatten hohe Mauern. Sie hatten Tore und Riegel. Es gab auch viele kleine Städte. Sechster, wir taten dasselbe wie bei Sihon. Wir töteten Männer, Frauen und Kinder. Das war in jeder Stadt. Siebter, wir nahmen alle Tiere. Wir nahmen auch alles aus den Städten. Das war unsere Beute. Achter, wir eroberten das Land. Es war jenseits des Jordan. Es reichte vom Arnon bis zum Hermon. Neunter, die Sidonier nennen den Hermon Sirion. Die Amoriter nennen ihn Senir. Zehnter, wir nahmen alle Städte in der Ebene. Auch ganz Gilead und Basan. Bis Seicha und E3. Das war Ogs Reich. Elfter, König Oge war der letzte Repeiter. Sein Sarg ist in Rabba. Er ist aus Stein. Er ist 9 Ellen lang. Er ist 4 Ellen breit. Zwölfter, wir nahmen dieses Land. Ich gab es den Rubeniten und Gaditen. Es war von Aroa am Arnon. Auch die Hälfte von Gilead. Dreizehnter, dem halben Stamm Manasse gab ich den Rest von Gilead. Auch ganz Basan. Das war Ogs Reich. Man nennt es Land der Repeiter. Vierzehnter, Jair, ein Mann von Manasse, nahm Argob ein. Er nannte die Dörfer in Basan nach sich. Sie heißen bis heute Dörfer Jairs. Fünfzehnter, ich gab Gilead an Maschir. Sechzehnter, den Rubeniten und Gaditen gab ich Gilead. Es ging bis zum Arnonfluss. Das war die Grenze zu den Ammonitern. Siebzehnter, ich gab ihnen auch die östliche Steppe. Der Jordan war die Grenze. Vom See Kinneret bis zum Salzmeer. Das war am Berg Pisgah. Achtzehnter, ich sagte euch damals, Jahwe, euer Gott, gibt euch dieses Land. Ihr müsst aber kämpfen. Alle starken Männer müssen vor den Israeliten gehen. 19. Eure Frauen und Kinder bleiben hier. Eure Tiere bleiben auch hier. Ihr habt viele Tiere. 20. Ihr sollt kämpfen, bis alle Israeliten Land haben. Jahwe gibt ihnen Land jenseits des Jordan. Dann könnt ihr nach Hause gehen. Jeder zu seinem Besitz. 21. Ich sagte zu Josua, du hast gesehen, was Jahwe tat. Er besiegte die Könige. Jahwe wird auch andere Könige besiegen. 22. Hab keine Angst vor ihnen. Jahwe, euer Gott, kämpft für euch. 23. Ich bat Jahwe damals um Hilfe. 24. Herr Jahwe, du bist sehr groß. Deine Hand ist stark. Kein Gott im Himmel oder auf Erde ist wie du. 25. Lass mich über den Jordan gehen. Ich möchte das schöne Land sehen. Die schönen Berge und den Libanon. 26. Aber Jahwe war böse auf mich. Er hörte nicht auf mich. Jahwe sagte zu mir, genug. Sprich nicht mehr darüber. 27. Geh auf den Berg Pisgah. Schau nach Westen, Norden, Süden, Osten. Du wirst das Land sehen. Aber du wirst den Jordan nicht überqueren. 28. Gib Josua Anweisungen. Mach ihm Mut. Er soll das Volk führen. Er soll das Land verteilen, das du siehst. 29. Wir blieben im Tal. Es war gegenüber von Beth Peor.